Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jupp. Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend heute am 2. Oktober 2013 um 20.49 Uhr im Treffen der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Zur wöchentlichen Sitzung begrüße ich alle Anwesenden. Wir haben eine relativ kurze Liste der Sachen, die auf der Tagesordnung stehen als Vorschläge, aber im Protokoll erstmal von oben angefangen. Ich würde mich als Versammlungsleiter vorschlagen. Gibt es andere, die sich bewerben wollen oder Gegenrede? Gut, dann würde ich das übernehmen. Als Protokoll würde ich sagen, machen wir wie immer alle. Rudi hat angeboten, es aufzunehmen und ins Wiki zu stellen. Danke dafür. Und dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Frage vorweg, Übersicht, offene Aufgabe und Projekte. Wollen wir das heute nochmal durchgehen oder ist das wird das Gegenstand innerhalb von nächsten Sitzungen? Also ich habe ja einen Top eingestellt für die AK interne Bildung und von daher müsste man eigentlich die Liste nicht durchgehen von meiner Seite aus. Aber wenn jemand anderes da noch was hat, dann natürlich. Dann meine Frage, gibt es da etwas Neues? Ansonsten werden wir das innerhalb der unten vorgeschlagenen Tagesordnung dann sowieso bei den jeweiligen Tops abarbeiten. Naja, wir hatten in der letzten Sitzung letzte Woche gesagt, dass wir es diese Woche nochmal komplett durchgehen wollen, aber wir können es auch gerne um eine Woche verschieben. Da wir heute relativ wenig, würde ich vorschlagen, dass wir so verfahren und das nächste Woche nochmal auf die Tagesordnung setzen. Gibt es dagegen? Ich höre keine. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das so auf die Mail legen. Und dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Wir haben sagenhafte 3 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Kurze Unterbrechung, können wir noch vor das Protokoll verabschieden von letzter Woche? Ja, gerne, danke dir. Protokoll von letzter Woche, einfach auf den Link klicken und falls irgendetwas zu beanstanden ist, kurz sagen. Ansonsten ist es so beschlossen. Gibt es zum Protokoll Gegenrede? Ich höre nichts. Falls es noch irgendetwas dazu gibt, kann man das natürlich auch im Verlauf der Sitzung nochmal kurz anregen. Ansonsten würde ich zur Tagesordnung für heute übergehen. Und mein Vorschlag wäre es, der Reihe nach abzuarbeiten, da wir wirklich nur 3 Punkte haben. Gibt es dazu zu diesem Vorgehen Gegenrede? Ich höre keine. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach der Reihe nach an. Top 1, Mumble-Podiumsdiskussionen. Ulrike Herrmann kommt am Dienstag nächste Woche um 19 Uhr zu uns ins Mumble. Wer hat das eingestellt und kann uns dazu etwas Genaueres berichten? Eingestellt habe ich das. Viel Genaueres kann ich nicht berichten, weil mir Matthias das gesagt hat, dass er mit Ulrike diesen Termin festgelegt hat. Nun hat Matthias ja Mikrofonprobleme und kann selbst nichts sagen, beziehungsweise ist in der Zwischenzeit auch nicht mehr im Raum. Ist einfach nur Informationen und wir müssen es halt über unsere bekannten Kanäle, Blog, Twitter und so weiter verbreiten. Wenn Matthias nicht widerspricht, kann er ja auch hier im Chat machen, im Mumble, dann ist der Termin wohl fix. Nächste Woche Dienstag 19 Uhr, Ulrike Herrmann im Mumble. Hallo, hallo. Ja, jetzt bist du da. Dann kannst du ein bisschen mehr erzählen. Tja, ich musste den ganzen Rechner runter in den Hof fahren, konnte mir das nicht erklären. Ja, jetzt kann man dich auf jeden Fall wunderbar hören. Wie sieht's denn aus mit Dienstag und Ulrike Herrmann? Tja, sie wird da sein. Und der Arne wird sie und die IT bei der Taz am Montag 18 Uhr supporten. Das steht auch schon fest. Ich hätte am Dienstag sogar 2 Veranstaltungen machen können, weil Volker Hellmeier und Robert Halver auch beide für den gleichen Tag zugesagt haben. Aber die hatte ich vorher schon in der Pipeline, wegen dem Antrag in der INI, der ja maßgeblich von Ulrike Herrmann beeinflusst war, habe ich die jetzt vorgezogen und musste die anderen beiden nach hinten schieben, damit ich noch in der sogenannten Lime-Survey-Frist bleibe bis zum 11. Das passt natürlich. Ja, wunderbar. Dann wird das auf jeden Fall eine interessante Diskussion werden am nächsten Dienstag. Also es gibt ja schon verschiedene Sachen, die auf der Mailingliste rumgeschickt wurden. Beitrag von ihr im ORF, den ich mir angehört habe. Also das sind sehr, sehr interessante Positionen, die auch unseren Positionen sehr, sehr nahe stehen. Von daher wird das auf jeden Fall eine interessante Diskussion. Gibt's speziell als Vorbereitung für den Dienstag Sachen, die man sich vielleicht noch anschauen kann, was von ihr kommt, wenn man vielleicht da ein paar Links noch mit dazustellen könnte für Leute, die das Protokoll lesen und sich quasi einfach mal ein bisschen einlesen wollen, beziehungsweise einhören in ihre Positionen. Kannst du da was reinstellen, Matthias? Ja, wir haben ja schon einiges über den Blog geschickt. Es gibt hier, ich glaube, ein oder zwei Telopolis-Artikel, den Le Monde-Artikel, der jetzt also direkten Bezug auch zu ihrem letzten Buch hat. Wer das noch schafft, dem empfehle ich natürlich am meisten, ihr Buch zu lesen bis nächsten Dienstag. Das kann man sicherlich nicht von allen hier verlangen. Ist nach meiner Meinung aber der optimalste Einstieg. Ich habe es schon zweimal durch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es alleine nehme oder ob ich ihr den Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von den Schweizern von Nevermind the Markets dazu stelle. Das habe ich immer noch nicht final entschieden, um ein bisschen mehr Dynamik noch reinzubekommen, um es halt nicht zu einer reinen Buchvorstellung oder zu ihren Positionen alleine nur werden zu lassen. Also was meint ihr? Rudi? Ja, wir hatten letzte oder vorletzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, ob wir Ulrike einladen wollen, eigentlich gesagt, dass wir sie einmal alleine haben wollen, mehr als Wahlkampfveranstaltung. Und dann irgendwann nochmal im Streitgespräch mit konträren Positionen, also mit jemandem dabei, der eben das ganz anders sieht. Ja, ich weiß. Ich hätte sie auch jetzt nicht mit dem Volker Helmer, in Robert Halver oder Münchow oder Schieritz oder sonst was zusammengesteckt. Ich habe ganz bewusst gesagt, mit dem Tobias Straumann, der genau im gleichen Forschungsgebiet unterwegs ist wie Sie. Und das ist also wirklich, das könnte wirklich anregend sein. Klar, alleine erst einmal. Ich bin nur so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eine ganz schöne Chance darin eigentlich sehe. Ich werde morgen nochmal mit Marc Dietli reden in der Schweiz, was der von der Idee hält. Weil die sind absolut im gleichen Fahrwasser unterwegs. Also ja, und das wäre für sie bestimmt auch spannend. Man kann sie ja auch einfach mal fragen, was sie davon hält. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das, wenn es auf reges Interesse auch von ihr stößt, dass man das einfach mit anregt. Es ist auch in der Außenwirkung ein noch stärkerer Effekt zu erwarten. Einfach. Wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon den Polkert, den Berger gehabt. Okay, die kamen beide ein bisschen. Obwohl, hat man ja auch gemerkt, dass die Unterschiede haben. Aber dann ganz deutlich ist es bei den Journalisten geworden, bei den drei. Und ich wollte eigentlich dieses Format fortsetzen. Also auf jeden Fall, damit unterschiedliche Positionen hier zum Ausdruck kommen. Und ich kann sagen einfach, dass das da draußen in der Wirtschaftsmedienwelt und der Wirtschaftsbloggerwelt eigentlich auch ein leerer Raum ist, den wir ausfüllen können, wo wir durchaus Aufmerksamkeit mittelfristig und langfristig auf uns ziehen können. Piratus? Ja, ich würde empfehlen, dass wir jetzt ordentliches Marketing machen. Es ist ja bis Dienstag nicht mehr sehr viel Zeit. Das heißt, wir sollten wirklich eine Mail vorbereiten, wo ein paar Links drin sind, womit man sich beschäftigen kann vorab. Wir sollten ein Fragepad öffnen, wo Leute Fragen reinstellen können vorab. Und dann natürlich organisieren, dass das auch schön breit getreten wird, damit die Leute informiert sind. Damit das hier nicht so eine interne Veranstaltung nur wird, sondern ein bisschen nach außen geht. Ich habe jetzt gerade den WordPress-Artikel fertig, den könnt ihr euch mal angucken. Allerdings habe ich da jetzt reingeschrieben, dass diesmal kein Fragepad im Vorfeld eröffnet wird, aber das Saalmikrofon im letzten Drittel des Abends eröffnet sein wird. Ja, also ich wollte es einfach mal so machen, ich habe irgendwie keine Lust, ein Pad aufzumachen und weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist. Könnt ihr euch noch überlegen, also könnte man jetzt noch ändern. Matthias? Ich schicke mal den Link rein zu dem Artikel, ich speichere den mal und dann könnt ihr in der Vorschau euch den mal angucken. Ja, ich glaube, dass wir verschiedene Formate einfach unterscheiden müssen. Rein wissenschaftliche Experten, wo wir im Vorfeld Fragen zusammenstellen, die uns total auf dem Herzen liegen und die wir geklärt haben wollen. das ist ja das Format, was wir ursprünglich entwickelt haben und das sollten wir auch fortsetzen. Ich bin da nicht bereit, das aufzugeben. Das neue Format ist ein anderes Format. Es hat auch nicht nur Wahlkampfcharakter, Rudi, sondern es hat einen generellen Außenwirksamkeitseffekt. Und dort hat der Cosmic richtig erkannt, dass dort das Saalmikrofon in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel geöffnet werden kann. Das hat folgende Beweggründe. Einmal natürlich, wenn wir 2-3 da haben, dann ist da schon genug die Eigendynamik drin. Dennoch lernen wir was davon, teilweise. Teilweise erschüttert es uns auch, klar. Und manchmal müssen uns Ideen erstmal nahegebracht werden. Und Ulrikes Thesen, die in ihrem Buch ja von ihr niedergeschrieben worden sind, sie sagt so schön, sie ist on mission. Ich denke, wir sind auch on mission. Das müssen wir erstmal verstehen. Das heißt, das muss sie schon erstmal Gelegenheit haben, das uns nahe zu bringen. Und da brauchen wir mindestens eine Stunde dafür am Anfang, damit überhaupt mal allein dieses Ziel erreicht werden kann. Also gerade vor dem Hintergrund, dass die meisten wahrscheinlich nicht bis Dienstag ihr Buch lesen werden. Das ist natürlich auch ein Zweck. Es ist nicht jedes Mal, dass wir jeden Gast mit unseren gleichen Fragen da beschäftigen. Natürlich sind wir auch schon auf einem verdammt hohen Niveau und viele von uns finden genau die richtigen Fragen und wo vielleicht der Gast auch in seinem Denkgebäude irgendwie sich in Widersprüche verfängt oder vielleicht auch nicht ganz richtig liegt. Deswegen ist ja dann der zweite Teil oder das letzte Drittel noch da, um das dann herauszuarbeiten. Also das jetzt erstmal so ein paar erste Gedanken dazu. Piratus? Ja, trotzdem wäre ich dafür, dass wir ein Pad aufmachen, einfach damit Leute teilhaben können, die vielleicht an dem Dienstag nicht anwesend sind. Und da wir das eh aufzeichnen, könnten die Leute dann dort Fragen stellen und sich die Antworten, wenn sie Fragen gestellt werden, halt dann in der Aufzeichnung anhören. Wir sind ja Piraten und wollen alle teilhaben lassen. Finde ich auch, sollte man machen. Kurze Frage, ich kann die Preview nicht öffnen von dem Artikel, Cosmic, da kommt hier eine Meldung, entschuldige bitte, aber die Seite konnte nicht gefunden werden. Du hast noch im Dashboard wahrscheinlich. Und wenn wir nicht den Zugangscode haben, können wir es nicht sehen, Cosmic. Ja, klar, ihr müsst natürlich angemeldet sein als Redakteure, Rudi. Ja, okay. Ich kann es aber auch speichern und dann kann es jeder lesen und dann muss es halt noch ändern, wenn irgendwas zu ändern ist. Soll ich das machen? Copy and paste, ja, bitte. Nee, es ist dann veröffentlicht, wenn er das macht, im Blog. Nein, wenn es als Entwurf speichert, nicht. Ja, eben, ich kann es aber jetzt veröffentlichen und dann kann ich es jetzt on the go quasi noch verändern, wenn es was zu ändern gibt, wie ihr wollt. Veröffentlicht gleich, das ist ja nur eine Ankündigung, da steht ja nichts Tragisches drin, außer einem Zitat von dir. Also ich mach das mal. Danke. Ich bin mal 3 Minuten weg. Ich habe auch Überlegungen angestellt, schon auf der Euvicon mit Nikolai Hähnle zusammen, dass ich ihn gerne so mittelfristig als zweiten Moderator dabei haben möchte. Er scheint mir besonders geeignet. Ich habe ihn ja schon in der Euvicon auf das Podium, das Panel hochgenommen. Er kann durchaus, könnte er auch die Rolle eines Experten aus unserer Gruppe spielen, also noch nicht einmal die Moderatorenrolle. Das können sogar beide Funktionen von ihm ausgeübt werden, nach meiner Meinung, weil er Sachen abdeckt, die ich nicht erreichen kann, zum Beispiel. Das heißt, da wäre eine enorme, enorme kreative Synergiepotenzial, nach meiner Meinung. Was meint ihr? Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon entdeckt, dass es immer gut ist, noch einen zweiten und vielleicht auch noch einen dritten Moderator für Pad und solche Geschichten zu haben. Insofern ist das in jedem Fall eine gute Idee, dann noch einen zweiten mit dazu zu setzen. Weitere Meinungen? Also ich habe ihn ja auch auf der Euvicon erlebt, sowohl im Panel als auch in einer anderen Sitzung, wo er dann Beiträge geliefert hat. Und ich finde, die waren sehr substanziell und hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich kannte ihn vorher nicht. Ja, ich glaube, das ist eine allgemein positive Rückmeldung, dass das eine sinnvolle Idee ist. Gibt es negative Meinungen zum Vorschlag? Ich teile dir mit Matthias, dem ist nicht so. Ja, ich habe noch keine finale Rückmeldung. Er sagt ja auch jetzt auf der Mailingliste ist er ja wenigstens ab und zu da und sagt ja auch schon, dass er nicht immer, er weiß noch nicht mal, wann er die Zeit hat, den Artikel von Wishet durchzulesen. Hat ja heute einen tollen Tipp gegeben. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben für unsere Serie Populäre Irrtümer, fand ich substanziell. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden. Es muss passen. Ich habe in der Vergangenheit schon gemerkt, irgendwo, ohne jetzt hier jemand vor die Füße treten zu wollen, es muss einfach stimmen und passen. Wenn ich in eine Richtung die ganze Zeit drücke oder das versuche zu entwickeln, und dann kommt der zweite Moderator rein und tut eine eigene Agenda dann vollfahren. Das kann dann zu Schwierigkeiten führen. Ich habe das damals mit Robert Arnold schon im Sommer 2012 gemerkt, dass es sich gelohnt hat, im Vorfeld bei den beiden Podiumsdiskussionen, die ich mit ihm zusammen gemacht habe, haben wir uns damals vorbesprochen. Wir kannten uns damals noch nicht so gut, da gab es noch einige Missverständnisse. Also Freunde sind wir erst seit Bochum geworden, im Sommer damals waren wir das noch nicht, da waren wir irgendwie eher so Konkurrenten, hatte ich den Eindruck. Aber dennoch haben wir damals vorher festgelegt, dass der eine das und das abdeckt, der andere das und uns versucht, gemeinsam auf einen roten Faden zu verständigen. Das ist wichtig, also dass man eine Konzeption vorher schon hat und nicht einfach mit Null da reingeht. Der Gast kommt einfach und so weiter und wir machen ein Fragepad und da wird ja alles kreuz und quer gefragt und es ist überhaupt kein roter Faden erkennbar. Das ist eigentlich nicht der Wunsch, den ich habe. Also da müssen wir, wie gesagt, professioneller werden. Wir haben schon eine ganz gute Lernkurve hingelegt. Aber mit Nikolai habe ich den Eindruck, könnte das nochmal einen richtig kreativen Schub geben. Ja, ich möchte auch nochmal, habt ihr den Artikel mal angesehen? Ich nicht, ich habe die ganze Zeit geredet. Okay, weil ich wollte jetzt auch nochmal sagen, wegen dem Pad und so, also ich würde auch empfehlen, dass wir das diesmal weglassen, auch um jetzt nicht zu viele Erwartungen zu pflegen, die dann nicht erfüllt werden können, weil, wie der Matthias schon sagte, und das sehe ich auch so, es wäre sinnvoller, wenn man zunächst mal die Idee eines Gastes vorstellt, dann schon das Saalmikrofon aufmacht, damit, sage ich mal, Leute aus unserem engeren Kreis, Piratus und so weiter, dezidiert Fragen stellen können, aber die, sage ich mal, auch die Kompetenz haben, das in diesen roten Faden, der sich da abzeichnet, dann auch einzubetten. Und wir eher dann mal, wenn sich diese Ideen verfestigen, beziehungsweise wir in unserer Arbeit weiterkommen, dass wir dann nochmal einen Termin ansetzen, den wir dann ein bisschen mehr in so eine Fragerunde irgendwie überführt. Also man kann ja diese Formate, wie Matthias auch schon sagte, in verschiedene Richtungen bringen. Und jetzt bei dieser Eröffnungsveranstaltung würde ich auch fast sagen, das sollten wir mittlerweile gelernt haben, muss man ein bisschen mehr Konzept reinbringen und roten Faden, damit es auch spannend bleibt und auch in der Dokumentation dann auf YouTube für die Leute interessant ist zu hören. Also das ist sozusagen eine redaktionelle Vorarbeit, die gemacht werden muss und ich denke halt auch, dass so ein Pad dann zu viel Kraut und Rüben reinbringt jetzt beim ersten Mal. Deswegen würde ich das darauf auch gerne verzichten wollen. Ich hatte mich zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht, ob Tier das nicht mitbekommen hat. Macht ja auch nichts. Ich sage einfach mal was. Ich würde auch für die erste Runde mit Ulrike sagen, wir machen es ohne Pad. Die Idee, die wir ja das letzte Mal besprochen hatten, war ja, dass wir sagen, jetzt vor dem BPT in Bremen dieses Gespräch zu führen und nach dem BPT und vor der Europawahl eine zweite Runde mit ihr einzuleiten, dann mit einem Gesprächspartner, der eventuell eine andere Position vertritt. Aber da hätten wir dann auch die Möglichkeit, auf unser Wahlprogramm, unser Europawahlprogramm wieder Bezug zu nehmen und darüber dann zu diskutieren. Und dafür wäre ein Pad sicherlich dann hilfreich. Also jetzt vielleicht fürs erste Gespräch mehr es als Art Informations- und in Anführungszeichen Werbeveranstaltung sehen und die zweite Runde dann mit kritischen Fragen übers Pad oder wie auch immer. Ja, das habe ich mal in Zeile 61 so zusammengefasst als Gegenrede und wollte fragen, ob es zu dieser Gegenrede eine Gegenrede gibt oder ob das mehr oder ob das von den meisten Leuten getragen wird, sodass wir es diesmal ohne Pad machen wollen. Ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht, aber wenn ihr das so wollt, dann macht das so. Ne? Ich finde es völlig untragisch, wenn da irgendwelche Fragen drinstehen. Die könnte jemand in diesem letzten Drittel vorlesen, für die Leute, die nicht anwesend sind. Aber wenn ihr euch das egal ist, dann lassen wir es. Also wie gesagt, ich sehe da, Piratus, ich sehe da eine Chance, auch ein extra Format zu entwickeln. Man könnte es nennen Piratenfragen Journalisten oder vielleicht sogar das erweitern und sagen Bürgerfragen Journalisten. Also man macht dann wirklich so eine, jetzt red I quasi bei dem im Mumble, ja. Aber das wäre dann wirklich ein anderes Format und da müsste man die Gesprächspartner dann auch entsprechend drauf vorbereiten, dass sie wissen, was sie da erwartet. Das könnte ich mir sehr, sehr spannend und vorstellen, dass das eine sehr gute Veranstaltung wird. Deswegen auch, also wenn es dir nichts ausmacht, würde ich es diesmal einfach lassen. Und Cosmic, wir schauen, wie es weitergeht. 19 Uhr wird der Termin sein, nicht 20 Uhr. Ah, okay, ändere ich noch. Ja, also da wir sowieso vorhaben, einen Zweittermin zu machen, ist das, glaube ich, kein Problem, das Pad beim ersten Mal wegzulassen, insbesondere da ja nach der Vorstellung wahrscheinlich auch die Fragen sich langsam entwickeln, wenn das entsprechende Interesse bei den Leuten geweckt ist. Insofern sehe ich bei keiner der Optionen jetzt wirklich ein Problem, da es ja eine Wiederholung in jedem Fall geben wird. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir den Tagesordnungspunkt abschließen, oder gibt es dazu noch was Wichtiges zu sagen? Ja, ich möchte nochmal was beitragen. Wir haben ja letztes Mal auch Robert Miesig vorgesehen, ja, auch einzuladen. Das dürfte vielleicht dann eher wieder den Charakter eines Expertenbefragung werden, nach meiner Meinung. Ich habe gemerkt, wenn ich mit diesen Journalisten und Bloggern spreche, dass man ganz stark auf offene Türen und Neugierde bei denen stößt, wenn man sagt, man bringt sie mit ihren Kollegen zusammen. Wenn man nämlich mal in die Medienlandschaft guckt, dann merkt man, dass das eigentlich mit wenigen Ausnahmen nicht geschieht. Die sitzen alle in ihren verschiedenen Redaktionen und teilweise war ich überrascht, dass die sich noch gar nicht kennen, also geschweige denn miteinander Kontakt haben und da sich immer wieder austauschen. Ich muss fast sagen, es hat mich überrascht. Und ich bin dann doch irgendwie ein bisschen Unternehmer und habe gleich gemerkt, das ist doch ein Punkt, den wir ändern könnten. Und das Feedback gibt mir bisher recht und ich glaube, dass da ein enormes Potenzial drin steckt. Also deswegen, Piratus, noch ein anderes. Das heißt nicht, dass wir die Teilhabe aufgeben. Dieses Format in anderen Zusammensetzungen werden wir auch machen. Ganz sicherlich, das geben wir auf keinen Fall auf. Aber das hier ist, das ist ein Entwicklungsprozess, der woanders hinführt. Das ist, wenn wir so eine Plattform als AG und bei den Piraten etablieren können, wo wir das ermöglichen, wo es bisher nicht gibt. Tja, also in der Wirtschaft wird man sagen, das ist ein Unique Selling Point oder eine neue Wertschöpfung, die wir da generieren. Absolut. Oh, der Meinung würde ich mich definitiv auch anschließen. Jetzt meine Frage, sollen wir noch ein Meinungsbild einholen, ob mit Pad oder ohne, oder ist es soweit geklärt? Ich höre jetzt gerade nichts, insofern würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Ja, den habe ich eingestellt. Der AK interne Bildung hat ein neues Video, dank Pavel, fertig. Und das ist jetzt Teil 3. Der Teil 2 ist noch in der Pipeline. Den habe ich noch nicht gesprochen und von daher ist jetzt erstmal Teil 3 fertig geworden. Wir werden das aber, wenn dann, so veröffentlichen, dass es schon chronologisch wird. Also wir machen erst jetzt Teil 2 fertig und dann werden wir 2 und 3 gleichzeitig raushauen. Ich habe den Link hier reingelegt, das ist eine Dropbox, könnt ihr euch ja mal angucken. Wir könnten das, weil es jetzt nicht zeitkritisch ist, auch, falls es da noch irgendwelche Kritik gibt, in der Mailingliste klären. Wenn da jemand irgendwelche Probleme sieht, dann kann er das ja in der Mailingliste kundtun oder halt jetzt hier, wenn er es schon gesehen hat. Gut, wunderbar. Da das Video ja so 7 Minuten sind, ist das eine relativ kurze Aktion, die man sich ja einfach auch mal zwischendurch anschauen kann, sich ein paar Gedanken darüber machen und über eine Mailingliste entweder dann, falls es irgendwas zu beanstanden gibt, rumzuschicken, so wie du das angeregt hast. Gibt es zum zweiten Tagesordnungspunkt noch etwas Wichtiges? Dann würde ich nämlich auch gleich vorschlagen, dass wir zum dritten Tagesordnungspunkt weitergehen. Und zwar habe ich eine Wiki-Seite, bin ich dabei, eine Wiki-Seite aufzubauen, in der ich eine Vision im Bereich ich Wirtschaft, Finanz und Geldpolitik der Piraten mal ganz gerne sammeln möchte. Also einfach Ideen, was für Rahmenbedingungen wollen wir denn schaffen für die Entwicklung von Unternehmen, für die Finanzierung von Staaten und für die Entwicklung und die Lebensplanung von Bürgern in Deutschland. Und die Seite ist noch ganz am Anfang, am Aufbau. Insofern freue ich mich, wenn sich andere Leute noch mit angesprochen fühlen, sich damit einzubringen. Und falls es da schon was anderes gibt in dem Bereich, ist es natürlich super, da noch mehr zu integrieren. Ich weiß, dass Robert Steinholzheim da im Bereich auch schon in der gesellschaftlichen Vision der Piratenpartei stark arbeitet. Und da würde ich von unserer Seite einfach ganz gern etwas mit dazu beitragen. Und das ist jetzt eben einfach mal eine Ideensammlung von meiner Seite. Ich habe schon zwei Wortmeldungen, erst Matthias und dann Rudi. Ja, Michael, wir haben Visionen. Meine gerade geäußert, deine jetzt gerade geäußert. Wir müssen zum Arzt, laut Helmut Schmidt. Nee, Spaß beiseite. Gute Idee in der Richtung, dass wie die Gesamtpartei man eigentlich mal sich zusammensetzen muss wieder, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und das geht halt mal ohne ein Brainstorming, eine strategische Planung und eine Moderierung, geht das irgendwie gar nicht. Also wir arbeiten da vor uns hin, genau wie die Piratenpartei auch. Du hast Robert Steinholzheim genannt, der hat es in der Gesamtpartei beklagt. Das ist jetzt mal, denke ich, ein Ansatz, das bei uns mal zum Thema zu machen. Wir hatten schon mal vor Monaten eine Wertedebatte, die haben wir dann nicht geführt, weil die schien uns damals hinderlich, aus verschiedenen Gründen. Ihr könnt euch gut erinnern. Vielleicht muss man nicht mit einer Wertedebatte anfangen, sondern vielleicht sind wir doch schon geschlossener hier in der Gruppe, als wir uns vielleicht so vorstellen können. Dass man dann doch schon den nächsten Schritt dann macht. Aber da müssen wir mal jetzt die Meinung von anderen hören. Rudi? Ja, ich habe nur eine Anregung. Du sagtest gerade bei der Vorstellung deiner Wiki-Seite sinngemäß als letzten Satz, wie wir uns die Entwicklung der Menschen in Deutschland vorstellen könnten. So ungefähr hast du es formuliert. Das würde ich ganz gerne anders formuliert haben. Statt Deutschland hätte ich gerne Europa. Das ist sicherlich auch grundsätzlich gemeint, weil die Fragen wollen wir natürlich als internationale Bewegung auch grundsätzlich beantworten. Es war jetzt bloß insofern auf Deutschland bezogen, weil wir jetzt momentan auch in vielen Bereichen hier in dem Bereich arbeiten, wo wir tatsächlich auch was beeinflussen können. Aber du hast natürlich recht, das muss im größeren Rahmen ebenfalls diskutiert und dann letztendlich umgesetzt werden. Aber was mir immer einfällt dazu, zu den Ansätzen ist, es muss lokal funktionieren und dann muss es auch in größeren Bereichen funktionieren. Und ich glaube, dieser Top-Down-Approach, der mit der EU versucht wurde, der ist grandios gescheitert. Insofern glaube ich, dass auch von kleineren Elementen in größere und dann internationale Gefilde da besser zu arbeiten ist. Insofern habe ich mal Deutschland als so einen Mittelpunkt angegeben, in dem Bereich, wo wir uns jetzt auch auskennen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die Vision muss wesentlich grundsätzlicher und größer sein. Und da ist Europa dann erstmal der große Rahmen dazu. Matthias? Ja, ich bin da ganz bei Rudi. Also es muss Europa sein. Und ich habe ja, Rudi, wir waren ja noch kurz bevor der Antragsschluss war bei der INI in der AG Wirtschaft vor einer Woche und haben da einige der Anträge von uns vorgestellt. Das war ein hochinteressanter Prozess. Ich denke, von außen, glaube ich, würden die meisten Piraten nicht einschätzen können, wo wir eigentlich hinwollen. Also dieses Progressive, dieses Durchdringende, das, wie hat es der Nikolai heute gesagt, er will ja nicht mehr von Geldsystem reden, sondern hat ein neues Wort gefunden, was ich sehr toll, Geldwesen hat er es, glaube ich, genannt. Das würde vielleicht auch ein bisschen den einen oder anderen, das eine oder andere rote Tuch vielleicht ein bisschen senken. Könnten wir auch mal drüber nachdenken, ob wir das eher ein bisschen abmildern. Und ja, das ist eigentlich das, wo mir vorschwebt, dass man da draußen in der breiten Piratenwelt, ich rede mal gar nicht von der Öffentlichkeit, sondern mal richtig von den Piraten jetzt, mal sich vorstellen kann, wo wollen die überhaupt hin hier in der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Ja? Für die meisten ist das gar nicht greifbar. Also bei der AG Wirtschaft hat mir das wieder mal ganz deutlich vor Augen geführt, dass selbst uns nahestehende Personen wie Thomas Küppers, Bastian, Mitkrieger oder Brax erstmal so einen paradigmatischen Schock bekommen, wenn sie auf das stoßen, was wir da liefern. Insofern ist die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm, wo wir doch dieses Mal einiges dazu beigetragen haben, ein erneuter Test, wo wir feststellen werden, was mit unseren Anträgen geschieht, beziehungsweise wie sie bewertet werden. Also dieser Gesichtspunkt, AMT, das ist, da würde ich den Schwerpunkt hinlegen. Rudi? Ja, und ich würde den Schwerpunkt am liebsten nicht verlagern oder woanders hinlegen, sondern erweitern, sagen wir es mal so. Das war das, worüber wir gestern eine gute Stunde im Rahmen der PG-Finanzkrise, im Raum der AG Europa gesprochen haben. Da habe ich mal versucht, so ein bisschen meine persönlichen Ideen und Vorstellungen zu formulieren. Und mir geht es in erster Linie darum, dass wir mal nicht nur innerhalb der AG oder innerhalb der Piratenpartei, sondern innerhalb der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, mal ganz neue Diskussionen führen. Als Beispiel habe ich mal wieder in nicht Podiumsdiskussion, sondern so ein Anne Will oder was es auch immer war, oder der Plusback bei Hart aber Fair war wieder so eine Diskussion, wo wir nicht vertreten waren, leider, weil wir auch keinen haben, der uns da vertreten kann, zurzeit jedenfalls. Aber es war halt der Lucke da, es war die Wagenknecht da, es war von der CDU und von der SPD jemand da, aber unsere Thesen und Meinungen und Erklärungen für die Menschen draußen am Fernseher, die sind halt nicht dort aufgetaucht. Es kam immer wieder der gleiche Müll, der schon seit Jahren den Menschen gesagt wird, unsere Enkel erben die Schulden und was nicht, ihr kennt das ja alles. Und das ist so das, was mir am Herzen liegt, dass wir es hinbekommen irgendwann. Ich bin da noch sehr zuversichtlich, aber ich weiß noch nicht den Königsweg, wie wir es hinbekommen, aber ich möchte gerne irgendwann, dass wir in solchen Diskussionen auftauchen, egal wer auch von der Piratenpartei da sitzt, und mal die richtigen Fragen stellt und nicht immer den gleichen Scheiß, den wir schon seit 30 Jahren hören. Das ist für mich viel, viel wichtiger. Piratus? Ja, ich glaube, gesellschaftliche Visionen sind immer auch geprägt von einer eigenen Ideologie, die man hat. Und ich sehe die Gefahr bei dieser Webseite, dass eventuell entweder mehrere Ideologien sich fetzen, wie wir es immer wieder hier erleben in Gesprächen oder auf Mailinglisten. Ich weiß nicht, wie man so eine Seite schreiben könnte mit den Fragen, ohne eine Ideologie zu implizieren. Und von daher frage ich mich, welchen Sinn die Seite machen soll. Soll das eine ideologiefreie Seite sein? Oder soll da eine bestimmte Ideologie manifestiert werden, die dann ja allen irgendwie aufgedrückt wird? Insbesondere finde ich die Frage, welche Rahmenbedingungen soll es für die persönliche Lebensplanung geben, völlig merkwürdig. Ich wüsste jetzt gar nicht, was eine politische Partei da hinschreiben sollte. Also um konkret auf die Frage einzugehen, bei der persönlichen Lebensplanung geht es mir im Prinzip um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb von denen sich Menschen entwickeln können, denn man hat einfach bestimmte Bedürfnisse, die mit einem bestimmten Grundfinanzierungsbedarf einhergehen. Und der muss irgendwie gedeckt werden. Und wenn Existenzängste existieren können, dann wirken die hochgradig antidemokratisch und an der Teilhabe zur Gesellschaft nicht befähigend. Und das ist ja genau das Problem, eines der Kernprobleme, das wir in unserem momentanen System, insbesondere mit Agenda 2010 und Hartz IV, haben. Und insofern wäre das der Ansatz, wo ich sagen würde, die Angstbefreiung von diesen ja begründeten Existenzängsten im jetzigen System, die steht da im absoluten Zentrum. Welche Rahmenbedingungen wollen wir denn, dass Leute haben, um sich tatsächlich weiterentwickeln zu können? Das ist so der Grundgedanke bei dieser Überschrift. Darf ich mal kurz? Wir haben eine Wortmeldeliste. Im Chat kannst du dich eintragen, Julian T. Aber wir können ja auch gerne mal vorlassen, weil du ja neu bist hier. Sorry, ich wollte nur mal fragen, wie es mit einer fundamentalen Kritik am Geldsystem oder Geldwesen aussieht. Ja, darf ich darauf antworten? Bin ich der Nächste? Ja, du bist als Nächster. Gut, bevor ich jetzt zu Julian komme, noch ganz kurz zu Michael. Ich denke, wir müssen erst auf die Metaebene. Also, du warst jetzt schon im Kleinteiligen wieder. Also, die ganze Krise war ein, ja, wie soll man sagen, hat uns alle zum Nachdenken gebracht. Wir sind mitten in diesem Prozess seit mehreren Jahren, seit 5. Und wir wissen noch nicht, was da in der Gesellschaft zum Schluss rauskommen wird. Aber eins ist sicher, solche Metafragen wie, wo kommen wir her, aus welchem System, Geldsystem, Wirtschaftssystem, das die Krise ausgelöst hat, ist zentral. So einfach jetzt zu antworten, wir müssen jetzt nur die Krise überwinden und genau dorthin zurückkehren, ist sicherlich eine Antwort, ist nicht meine Antwort. Das müsste da alles hereinfließen. Und bei Julian das Geldsystem in Frage stellen. Ich glaube, wir sind hier alle mehr oder weniger genau vor diesem Hintergrund, dass irgendwas nicht stimmen kann, zu dem Thema gekommen, haben uns hier gefunden im Lauf der Jahre und denken seitdem darüber nach. Und viele von uns haben heute eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als sie noch vor 1, 2 oder 3 Jahren hatten. Das Geldwesen, Geldsystem, das ist so ein großer Begriff. Da ist alles da drin schon wieder. Ja? Da sind die Zinskritiker, da sind die Gesellianer, die Freiwirtschaftler. Und ich denke, dass der Ansatz rein nur beim Geld auch schon wieder eine Einseitigkeit hat. Also desto mehr Gespräche ich führe, und ich suche mir schon meine Gesprächspartner einigermaßen vorsichtig und aus, und da hat die Ulrike Herrmann einen großen Beitrag geleistet dazu, man muss erst einmal das kapitalistische Prinzip richtig verstehen. Man muss diese Unterscheidung, was ist das Neuartige, was da dazugekommen ist, erstmal kapieren. Ne? Der Zins und Kapital und alles hat schon vor der industriellen Revolution gegeben. Damals gab es kein Wachstum. Ne? Damals war Zins, was der eine dann mehr bekommt, hat der andere dann, das war ein Nullsummenspiel, wenn kein Wachstum da ist. Aber der Kapitalismus hat Wachstum hervorgebracht. Das heißt, das gesamte Spielfeld ist vollkommen neu organisiert worden und dadurch sind auch die ganzen Sachen wie ein Jubeljahr, David Graeber, Occupy oder wie gesagt die Zinskritik oder was weiß ich alles in dem neuen System daneben. Das hilft uns nicht, sondern da müssen wir ganz andere Sachen hier ins Zentrum stellen. Es hilft noch nicht einmal zwischen reinem exogenen oder reinem endogenen System nur hin und her zu springen wie ein Billardball. Sondern anerkennen, dass wir seit Anfang an, seit dieser Kapitalismus sich formiert hat, ein Hybridsystem haben, mit dem wir, das evolutorisch gewachsen ist und mit dem wir umgehen lernen müssen. Auch mit seinen Schattenseiten und mit seinen guten Seiten. Das wird mir immer mehr bewusst in letzter Zeit. Also so eine pauschal nur am Geldsystem liegt's damit, und das müssen wir ändern und dann ist die Welt geheilt. Das glaube ich nicht mehr. Da möchte ich kurz was drauf sagen, bevor ich S-Klaus das Wort erteile. Und zwar, das ist ja auch genau die Intention, die ich mit dieser gesellschaftlichen Vision im Bereich Wirtschaft verfolge, dass man eben die drei Aspekte mit einbezieht, die für das physiologische Wohlbefinden, für die Entwicklungspotenziale der Gesellschaft wichtig sind. Dass man die quasi, dass man da Zielparameter, auf die man sich doch, glaube ich, auch relativ gut einigen kann, formuliert. Und die dann möglichst mit Wegen und Anträgen und so weiter unterfüttert, das dann konkreter gestaltet. Das ist im Prinzip der Ansatz, den ich da damit fahren möchte. Insofern, da bin ich ganz bei dir, Matthias. Das muss ein Komplettpaket am Ende werden. Und wie bei allen Komplettpaketen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man erst einmal die wirklichen Zielparameter zusammenkriegt, aus natürlich den Erfahrungen der Vergangenheit. Das ist immer klar, dass man das mit einbezieht. Aber dass vor allem die Zielrichtung klar wird. Weil das ist, glaube ich, und da sind wir, glaube ich, insgesamt alle recht nah beieinander, das wird recht gut machbar sein. Aber jetzt wollte S-Klaus noch was sagen. Ja, also Matthias, du hast viel schon von dem gesagt, was mir auch im Kopf war, was ich sagen wollte. Ich möchte noch ergänzen, dass ich glaube, für das einer Seite mit Visionen ist es möglicherweise noch ein bisschen früh, weil wir in vielen Themen, das kann man sehen, wenn man in die Mailingliste guckt, in vielen Themen eigentlich noch äußerst kontroverse Diskussionen führen, die häufig dann aber auch an irgendeinem Punkt dann im Sande verlaufen, ohne dass man wirklich das so eine Diskussion mal ganz konsequent zu Ende führt. Und ich denke, vielleicht mal ganz zielstrebig, bestimmte Pakete, zum Beispiel das Paket Endogen mit den verschiedenen Facetten und einer Bewertung auch auf Basis eines Wertesystems, dass man das einfach mal zu Ende führt und dann aber auch macht und sagt, das ist jetzt unsere Position, zumindest wenn man zu einer solchen Position am Ende kommt. Ja, da ist dann vielleicht der ein oder andere immer noch da, vielleicht dann auch nicht mehr so entscheidend. Man sollte dann wirklich so eine Position mal festzurren. Und ich glaube, wenn man da eine Reihe von Eckpfeilern gesetzt hat, dann kann man in Richtung Lösung oder Lösungsvorschlag vielleicht auch weiterkommen, eigentlich eine fundiertere Basis hat, als ich glaube, dass wir sie heute schon haben. Matthias? Also diese Diskussionsstränge, die teilweise dann nicht zu einem Ergebnis führen, haben aber trotzdem einen erkenntnistheoretischen Inhalt gehabt, Klaus. Ich glaube auf jeden nicht, Fall. Ich glaube stimme nicht, ich dir sofort zu. Ich glaube nicht, dass wir wirklich auch zu schnell finalisieren sollten. Also da würden wir diese Offenheit aufgeben, die zwingend notwendig ist zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt noch. Also wenn man einfach die Welt außerhalb unserer eigenen Filterbubble betrachtet, klar, man hat ein moralisches Wertegerüst und viele sagen auch, entweder wir müssen zu dieser realwirtschaftlich geprägten Welt wieder mehr zurück. Man kann aus der Geschichte immer viel lesen, wo man so erkennt, ah, da war es ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter in gewissen Phasen gelaufen. Aber das Ganze ist doch ein evolutorischer Prozess und ist doch nicht direkt vergleichbar. Also noch nicht einmal annäherndsweise. Das heißt, das sind so viele Fragestellungen. Das Gesamtsystem ist so komplex, muss so systemisch irgendwie betrachtet werden, dass man nicht zu früh verengen darf und dann sagt, da jetzt halten wir inne, jetzt haben wir dieses Gerüst, jetzt machen wir Politik und das wollen wir umsetzen. Also ich sehe mich immer noch nicht in der Lage, auch wenn ich, sag ich mal, einige Bausteine glaube, dass wir die gefunden haben, aber es ist immer noch nicht eine Gesamtpolitik richtig sichtbar. Ich stimme dir dazu, Matthias, wenn ich das kurz noch sofort darauf antworten darf, stimme dir dazu. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass wir die Diskussionsstränge, die wir aufmachen, zu schnell wieder zumachen, ohne sie zu einem, zu einem erkenntnistheoretisch tiefergehenden, so ein bisschen Kritik, die ich anbringe an so mancher Diskussion, die wir führen. Dazu zähle ich auch die Tage-3-Diskussion. Und dazu zähle ich auch die Bewertung oder vorschnelle Bewertung von einigen Leuten, zum Beispiel zum Thema Vollgeld, ohne dass man sich eigentlich schon mal intensiver mit dem Thema beschäftigt hätte. Also mit Vollgeld haben wir uns eine ganze Menge beschäftigt. Das kann man euch noch anmerken, Klaus. Okay, dann habe ich vielleicht was übersehen. Das vielleicht ein bisschen früher, als du dazugestoßen bist. Umgelaufen ist. Wir haben das auch nicht jetzt irgendwie in die Schublade gesteckt und gesagt, das gucken wir uns nie mehr an oder das kommt für uns nicht in Frage. Aber das wäre ein doch, das auf absehbarer Zeit muss man da die Entwicklung verfolgen, wie das in England, Amerika, Kontinentaleuropa, die Schweizer Umfrage, die jetzt an, oder Volksbefragung, die ansteht in dem Zusammenhang, Klaus, ist da auch bestimmt von einiger Bedeutung. Die weiteren Forschungen, die dann vom IWF oder von anderen ökonomischen Instituten aufgegriffen werden. Es ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten 5 Jahren für die Monetative. Viele dieser Dinge sind wieder aus den 30er Jahren wiederentdeckt worden, zum Teil weiterentwickelt worden, wie wir wissen. Aber schon damals hat man den letzten Schritt nicht gewagt, obwohl man eine Regierung hatte, die enorm hart gegen die Finanzindustrie vorgegangen ist. Ich meine damit die Roosevelt-Administration. Es müssen damals auch ganz gewichtige Gründe dagegen gesprochen haben, dass sich dieser Chicago-Plan oder die Vorschläge von Irving Fisher nicht haben umsetzen lassen. Ich möchte es aber jetzt da nicht die Debatte hinlenken. Das ist ein ganz, ganz schwieriges wirtschaftshistorisches Thema. Also Matthias, wir hatten ja auch Huber da am Anfang, als die AG gegründet wurde, und der Keox hatte ja auch viele, viele große Wiki-Einträge gemacht, und Ja, das wird jetzt einfach auf der wissenschaftlichen Ebene meines Erachtens werden sich da weitere Erkenntnisse zeigen. Und am Wochenende haben wir hier in Hamburg den Workshop und da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wir werden auch im November, Dezember werden wir auch ein Paper dann noch rausbringen. Und das kann man dann auch gerne hier in der AG dann noch diskutieren. Das ist wunderbar, dass diese Sachen weiterhin aufgegriffen bleiben und einfach jetzt noch ein bisschen dauern, bis da wirklich nochmal der nächste Schwung an Info rüberkommt. Insofern freue ich mich auch auf die Diskussionen, die dann da stattfinden werden. Um den Tagesordnungspunkt langsam zum Ende zu bringen, würde ich vorschlagen, dass ich einfach für nächste Woche über die Mailingliste ein Treffen vorschlage, dass man einfach mal so einfach ein paar Interessierte sich treffen können, dass wir eine Runde brainstormen, schauen, inwieweit wir da schon in gewisser Weise Einigkeit haben, ob wir da schon konstruktiv was machen können und da einfach eine Arbeitssitzung draus machen. Das wäre jetzt mein Vorschlag zur Vorgehensweise für diese Wiki-Seite. Matthias? Ja, man muss ja nicht immer ganz eng an einem Top bleiben. Ich habe letzte Zeit doch viele Gespräche mit AG-Mitgliedern gehabt, wo ich feststellen konnte, der arbeitsteilige Prozess schreitet fort. Einzelne Mitglieder legen Schwerpunkte in gewissen Bereichen und tun damit für einen Fortschritt in der Gesamtgruppe. Einfach sorgen, weil sie einfach Input liefern. Thomas Weiß, der heute leider nicht da ist, hat mich die letzten Tage gefragt. Er hat jetzt das Original, also die Primärliteratur von Hyman Minsky sich angeschafft in Englisch und wollte das eigentlich in der AG vorschlagen. Da er jetzt nicht da ist, mache ich das jetzt mal. Also kapere seine Idee, aber hab ja gesagt, von wem sie ist. Er wollte da eine Art Grundlagenforschungstruppe machen und hat mich gefragt, was glaubst du denn, wer da mitmachen würde und so weiter. Und wer die Zeit hätte, da das zu machen. Er scheint im Augenblick viel Zeit zu haben, Gott sei Dank. Und er ist auch des Englischen so mächtig, dass er sich solche Aufgaben annehmen kann. Klar hätte ich erstmal Nikolai genannt oder Patrick, aber die beiden wissen wir ja, die haben ganz wenig Zeit. Dann habe ich noch Wischer Behne genannt und Rolf Müller, die ebenfalls ja sehr stark in der Grundlagenforschung tätig sind. Ich meine schon, dass wir einen Forschungsschwerpunkt beim Post-Keynesianismus, der auf Hyman Minsky aufsetzt, und der MMT und die Wechselwirkung zwischen diesen zwei Gruppen legen sollten, die progressiven Mainstream auf der anderen Seite beobachten und dort unseren Forschungsschwerpunkt insgesamt hinlegen sollten. Also das ist mein Erkenntnisstand im Augenblick. Da scheint mir die meisten Fragen zu sein, die wir noch nicht irgendwie uns erklären können. Das ist dann die ganze Bandbreite. MMT, ist das ziemlich staatslastig? Ist das die Functional Finance von Abba Lerner, wo ja Rolf und Nikolai sehr viel davon halten? Hyman Minsky war kein Linker, sondern er war ein Schüler von Schumpeter. Schumpeter hat das Geld aus dem Nichts als allererstes als Begriff definiert, aber Hyman Minsky hat sich immer bekannt zu Keynes als den großen Denker, der die BWL von der VWL getrennt hat, die Mikro von der Makroökonomie. Das hat übrigens auch die Hermann gesagt. Dann hat er das zusammengeführt, nämlich er hat versucht, die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft, die bei Keynes noch vollkommen getrennt waren in der General Theory, zusammenzulegen, hat aber eine unkomplette Geldtheorie dabei gehabt. Das hat dann der Randall Ray fortgesetzt, der hat dann diese unkonventionelle endogene Geldtheorie geschaffen, dieses Hybridsystem, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und das ist dann ausgeformt bis Keen, Bezimmer, den wir hier ja schon zur Mehrheitsmeinung teilweise gemacht haben. Das ist der Stand heute. Das ist hochinteressant. Die Ideengeschichte, die Herkunft des Ganzen. Und wenn sich Thomas Weiß jetzt den Minsky nochmal annimmt, dann ist das eine Richtung. Ein anderer könnte sich Randall Ray annehmen und dessen Arbeiten, ein Schüler von Minsky, vornehmen. Also das ist klassische Arbeitsteilung, die wir hier machen. Das hat schon fast... Das kommt schon fast dem Think Tank nahe, von dem ich immer rede. Das ist teilweise auch schon wissenschaftliche Arbeit. Jetzt sind wir natürlich keine universitäre Fakultät hier, sondern wir sollen auch Politik machen. Aber die Mischung macht's nach meiner Meinung. Die Mischung macht's. Ja, auf alle Fälle. Das ist ja auch das, woran wir die ganze Zeit schon arbeiten. Einfach diese verschiedenen Aspekte arbeitsteilig zusammenzuführen, und das ist, glaube ich, auch genau das, was wir mit dem Blog immer weiter kommunizieren können und auch mit der Vernetzung, die wir da vorantreiben. Da machst du ja auch immer sehr gute Vorschläge und Weiterentwicklungen, Matthias. Und das ist einfach jetzt ein Prozess, den wir auch immer beobachten, und der geht Gott sei Dank in eine ganz gute Richtung weiter. Dem Tagesordnungspunkt zum Thema Visionen noch irgendetwas Wichtiges? Sonst würde ich den abschließen und wir können zu Sonstiges und den Diskussionen kommen. Ich wollte nur für den Klaus noch, ich habe ihm das um 21.37 Uhr im Mumble-Chat geschickt, die Videos, welche wir gehabt haben, dann kann er die mal durchschauen. Ja, danke schön, schon gesehen. Die meisten der Videos habe ich gesehen, also ich stehe da nicht ganz am Anfang. Ich bin schon ziemlich informiert über das, was da passiert ist. Was ich aber beispielsweise vermisst habe bislang ist, also der Huber war ja mal da auf dem Podium. Und was ich eigentlich vermisst habe, ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Ideen, direkt Bezug nehmend auf das, was er da sagt, also insbesondere auch in der Frage-Antwort-Runde. Ich höre eigentlich in den Diskussionen immer nur im Nachgang jetzt kritische bis sehr kritische Anmerkungen. Ich nehme da auch durchaus auch mal Bezug auf den Axel, ja. Ohne dass er aber jetzt, ich sag mal, direkt vor Ort mit dem Experten getreten wäre. Also das vermisse ich so ein bisschen. Unterm Strich habe ich den Eindruck, ist die Diskussion mit dem Josef Huber eigentlich so im Sande verlaufen. Also es hat irgendwo keine Nachwirkung hinterlassen. Weder in Form von kritischen Anmerkungen noch in Form von der Übernahme des einen oder anderen Gedanken. Würde ich nicht so kritisch sehen, Klaus. Bene hat es vorhin schon angekündigt, wir verfolgen das sehr genau. Also Bene wird Kumhoff sehr genau studieren. Andere gucken hier auch ganz genau, was sich im Bereich der Positive Money, in Amerika hat es nochmal einen anderen Begriff, dort ist Zalenga der wichtigste Spieler. In der Schweiz ist es der Binswanger, zusammen mit Huber und dem Mastroianni oder wie der heißt, dem ehemaligen Verfassungsrechtler. Also wir tun das nicht irgendwie jetzt, das ist im Sande verlaufen. Wir beachten das ganz genau und gucken, wenn da weitere neue Ergebnisse, Forschungsergebnisse oder gesellschaftliche Akzeptanz entsteht, dann werden wir da ganz genau drauf schauen. Also den Kumhoff habe ich auch gelesen. Warte mal ganz kurz, lass mal den Bene erst. Das Ganze, also ich stimme dir zu, Klaus, dass es insofern sich abgeflacht hat, dass wir halt viele andere interessante Sachen dann damals hatten. Damals war ja dann das Problem, die ganze ESM-Geschichte dann im Sommer und so weiter. Also da kam halt eines dann zum anderen und dann hat man sich nicht mehr primär dann mit dem Ansatz auseinandergesetzt. Aber ich denke, dass das jetzt hier nicht aus der Welt ist. Aber klar, das haben wir jetzt noch nicht zu befriedigender Weise wirklich zu 100% bewertet, das ist klar. Aber da müssen wir jetzt einfach parallel arbeiten. Okay, super. Ich wollte noch eine Empfehlung geben. Es ist in England ein Buch rausgekommen von der Gruppe Positive Money. Das Buch heißt Modernizing Money. Und ich weiß nicht, ob jemand das schon kennt. Das ist ein Buch, in dem der Ansatz dieses Geld, dieser Geldreform eigentlich fantastisch dargestellt ist. Ich habe also kein Buch gesehen, wo es mal besser und ausführlicher erläutert wird. Technische Details hinein als in diesem Buch. Auch wieder Primärliteratur und in Englisch, nehme ich an. Das ist in Englisch, ja, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja mal die Highlights heraus übersetzen oder eine Summary machen, dass wenigstens, sagen wir mal, die wichtigsten Botschaften aus dem Buch hier transportiert werden können. Oder den Link mit den Unterlagen, was für ein Buch es genau ist, damit man das findet, sind ja doch einige ja auch in der Lage, englische Bücher zu lesen. Also ich werde das Buch mal reinsetzen und ich werde auch tatsächlich mal versuchen, ob ich die Zeit finde, da eine kurze Summary zu machen. Also das wäre super. Ja, dann würde ich sagen, sind wir ja sowieso schon in der Diskussion im Bereich von Sonstiges. Jetzt allgemein erstmal über das Vorgehen, über die weiteren Thematiken, die wir behandeln wollen. Dazu gehören natürlich auch die Blogbeiträge, die wir dann hochladen, wo wir unsere Erkenntnisse dann in möglichst kurzer und prägnanter Form an die Blogosphäre weiterleiten wollen. Und da ist eine ganz wichtige Serie, die wir gestartet haben, die populären Irrtümer. Was ist denn mit dem Artikel von Wischer los, Matthias? Ja, ich habe ihn gelesen. Ich habe auch die Freigabe dafür gegeben, ihm persönlich in einem mündlichen Gespräch. Laut Piratus reicht es ja auch. Also unsere Ursprungsregel sagt hier, verlangt ihr eigentlich nicht mehr. Micha ist ein guter Mann, kann gut formulieren, hat er hier wieder bestätigt. Über welches Thema denn, Matthias? Über welches Thema? Populäre Irrtümer, müssen die Steuerzahler, wie hieß es, Rudi? Für Verluste der Zentralbank aufkommen. Genau, der Titel ist Populäre Irrtümer, Steuerzahler haften für die Verluste der Zentralbank. Danke. Dann kam aber eine Anmerkung von Nikola Hähne gestern Abend oder irgendwann und die hat mich schon irgendwie beeindruckt. Ich weiß nicht, wie dir es ging, Rudi. Du weißt ja, was er geschrieben hat. Das könnte auch, wie er es gesagt hat, irritieren, dass wir diese populären Irrtümer, dass das die Sachen sein könnten, die wir hier vertreten. So ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Also ein bisschen intellektuelle Fähigkeit vom Leser her verlangen wir da schon. Ich bin kurz für 2 Minuten AFK. Ihr könnt ja dabei normal weiter diskutieren. Ja, die Anregung von Nikolai war berechtigt, wobei sie sich aber, glaube ich, bei diesem Artikel, auch bei der Überschrift dieses Artikels, nicht erschließt. Der Titel ist ja Populäre Irrtümer, Steuerzahler haften für die Verluste der Zentralbank. Das heißt, im Titel wird schon impliziert, dass das ein Irrtum ist, dass die Steuerzahler für die Verluste der Zentralbank haften. Er hat es eigentlich eher gemeint, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwann sowas schreibt wie, ich versuche es mal ganz schnell irgendwie hinzubekommen, populäre Irrtümer, die Rente reicht nicht oder nee, die Rente reicht doch. Oder irgendwie sowas. Also dass man da nicht was in der Überschrift was Falsches oder genau das Gegenteil von dem schreibt, was man eigentlich im Artikel sagen will. Und das ist, glaube ich, in dem Artikel von Wischer überhaupt nicht der Fall. Aber die Anregung von ihm ist trotzdem wichtig, dass man darauf aufpasst, was man denn in die Überschrift schreibt. Nicht, dass es, wie gesagt, genau das Gegenteil von dem ist, was man im Artikel eigentlich schreiben will. Also wenn wir demnächst Schwierigkeiten haben sollten, weitere populäre Irrtümer zu finden, was sehr fleißig dann doch irgendwann mal abzeichnet, obwohl es scheinbar doch ziemlich viele gibt noch. Wir könnten doch auch schon mal überlegen, ob wir noch eine andere Serie versuchen zu gründen, zu begründen. Wir haben ja im Augenblick so viele fleißige und fähige Redakteure, dass diese Anregung eigentlich fast auf der Hand liegt. Kann ich kurz? Wir haben ja keine Wortmeldungsliste im Augenblick. AMT ist ja kurz weg. Ja, ich wollte nur nachmachen, also ich habe ja vor, noch über Too Big to Fail einen zu schreiben unter der Serie Populäre Irrtümer. Das wird aber noch dauern, weil ich treffe am 15. Oktober, treffe ich hier in Hamburg und Martin Hellwig, der ist hier in unserer Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften zu Gast. Und da kann man ihn dann doch noch das ein oder andere fragen. Und ja, mal sehen. Übrigens sein Buch, The Bankers Neue Kleider, des Bankiers Neue Kleider, so rum in Deutsch, ist nicht lieferbar. So eine hohe Nachfrage. Ich war gestern erst im Hugendubel in Frankfurt. Also es ist auch auf der Liste der 10 Wirtschaftsbücher der diesjährigen Buchmesse. Und ja, Martin Hellwig, ich hoffe, dass du ihn kriegen wirst und ihm ein paar wirklich wichtige Fragen stellen kannst. Das ist der deutsche Forscher, der im Augenblick weltweit in aller Munde ist. Nächster Punkt, Fusion mit den grünen Bienen, das kam von dir. Ja, ich wollte das einfach für mal so einen Raum stellen, weil wir uns die Machtfrage mal stellen müssen. Weil die Konservativen bei jeder Wahl relativ standhaft stehen und nicht polarisierend auftreten. Gut, jetzt ist die FDP rausgeflogen. Was wäre aber, wenn die AfD und die FDP 1% mehr gehabt hätten oder so? Ja. Und man sieht es jetzt schon wieder. Man hätte jetzt eine linke Mehrheit, aber was ist die Linken? Die stellen sich quer, so wie die SPD genauso. Die vernünftigsten sind aber noch die Grünen meines Erachtens. Und meines Erachtens haben die Piraten auch eine relativ große Themendeckung mit den Grünen. Und ja, deshalb würde ich das einfach mal zur Diskussion stellen wollen. Ich denke, die Grünen sind eine von der Macht korrumpierte Partei seit Schröder spätestens. Du meinst seit Joschka Fischer. Und Schröder. Ja. Aber können wir die Wortmeldungsliste einhalten irgendwie? Julian, du hast es vielleicht noch nicht gesehen. Links im Chat vom Mumble, da kannst du WM hinschreiben, das heißt Wortmeldung. Und dann wirst du auch aufgerufen. Jetzt habe ich es kapiert. Ich habe mich gleich zu Anfang gemeldet. Du bist dran, ja. Biene, ja, das passt natürlich richtig rein, weil gerade gestern habe ich einen Artikel gelesen, bei dem, wenn du ihn selbst liest und dir Gedanken darüber machst, wahrscheinlich deiner eigenen Aussage sofort widersprechen wirst. Ich persönlich hatte schon vorher das Gefühl, aber dieser Artikel hat mich noch bestärkt. Ich verlinke den mal hier in Zeile 90 im Pad. Es sieht eher so aus, als wenn die Grüne die neue FDP wird. Und ob das ein richtiger Partner für Piraten sein wird, wage ich zu bezweifeln. Oh, ich bin, glaube ich, der Nächste. Wer hat den geschrieben? Jens Berger, den Artikel? Nee. Ja. Gut. Ich hatte ein privates Gespräch mit Bene. Ich glaube, da kam die Idee auf. Ich glaube, da hat es das zum ersten Mal geäußert. Und deswegen war ich jetzt nicht so überrascht davon, was in Zeile 96 steht. Der Wahl-O-Mat, der hat ja Indizien gezeigt, wo die Piraten eigentlich stehen oder anzusiedeln sind. Nämlich bei vielen, die diese Analyse gemacht haben, darunter auch Aloha 5, landeten die Piraten zwischen den Grünen und den Linken. Jetzt wissen wir ja, Jens Berger hält es eher mit den Linken, die Ulrike Herrmann, die hält es eher mit den Grünen. Von beiden Seiten, ich habe mit denen ja sehr oft Kontakt, mit beiden, kommen dann schon mal die Vorschläge, ja, na eigentlich, wieso müssen dann die Piraten eigentlich eine eigenständige Kraft sein, weil passen doch eigentlich ganz gut zum jeweiligen Partner. Das mal so zur Positionsbestimmung bei der letzten Bundestagswahl. Die Machtkämpfe und die Ausrichtungskämpfe jetzt bei den Grünen, die sind nicht gegessen, nach meiner Meinung. Da wollte Jens Berger auch ein bisschen so die grüne Basis wahrscheinlich sensibilisieren. Lasst nicht alles mit euch machen. Ich hoffe da sehr, dass die linken Kräfte, die ja den ganzen Wahlprogramm also einstimmig oder mit großer Mehrheit hier verabschiedet haben, dass die jetzt nicht von einer Gruppe da innerhalb der Grünen, speziell aus Baden-Württemberg, in eine Ecke oder in die Mitte so stark ziehen lassen, dass sie das alles aufgeben. Also das hoffe ich wirklich nicht. Dann bin ich dran, ja? Ja. Deine Hoffnung, denke ich, ist verkehrt, Matthias. Die machen einen Riesensatz hin zur CDU und weg von links. Und ich habe jetzt zuerst gedacht, es ist jetzt ein Witz, Bene, mit den Grünen zu fusionieren, aber scheinbar ist es eine ernsthafte Idee von jemand gewesen. Also halte ich überhaupt gar nichts. Das ist die Verbotspartei. Geht gar nicht. Also da haben wir eher noch weit größere Differenzen. Und bevor wir mit jemandem fusionieren sollten wir die Piratenpartei fusionieren, diese Flügelkämpfe, die man innerhalb der Partei hat, die drei, vier Flügel da, bevor wir da nicht klar sind, nutzt es überhaupt nichts. Nur mal so am Rande von mir. Ja, ich bin, glaube ich, dran. Dem kann ich nur zustimmen, was Stimme gesagt hat. Vor allen Dingen dieses, dass wir innerhalb der Partei fusionieren sollten und kommen dann nochmal wieder zurück zu dem, was ich mal oben gesagt hatte, mal die richtigen Fragen stellen und in die Gesellschaft bringen, die richtigen Fragen. Aber zum Thema der Grünen. Wenn man sich die Wählerschaft der Grünen anschaut und wie die sich entwickelt hat die letzten 20, 25 Jahre, dann erkennt man auch, in welche Richtung das Ganze tendiert und wo dann natürlich auch die Spitzenpolitiker der Grünen langsam ihr Klientel sehen. Und da wiederhole ich das, was ich gerade gesagt habe, das geht eher in das Klientel, was vorher die FDP hatte. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch, dass man mit denen überhaupt irgendwie in eine gemeinsame Richtung kommen könnte. Ja, dann ist das Bene dran. Ja, Stimmbürger, ich finde es jetzt schon ein bisschen krass, dass du die Verbotspartei praktisch benennst, weil ich sehe das eigentlich gar nicht so. da sind wir Piraten mit Sicherheit oder die Linke oder sonst wer genauso Verbotspartei. Gut, das mit dem Tempolimit, ja, das kann man so sehen, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, welche Punkte da jetzt als durchgehend Verbotspartei gelten könnten. Und Rudi, du willst immer nur die richtigen Fragen stellen, ja. Aber du weißt ganz genau, dass die Grünen jetzt mit ihrem Wahlprogramm einige Fragen meines Erachtens und auch deines Erachtens sehr, sehr gut beantwortet hatten. Ja, was gerade Wirtschafts- und Finanzpolitik angeht, verstehe ich gar nicht, warum ihr da so große Abneigungen habt. Weil ich gerade angesprochen wurde, darf ich kurz noch antworten? Jo. Ja, mach ruhig. Ja, die Grünen haben geantwortet, aber auf welche Frage? Die haben eben nicht die richtige Frage gestellt. Ja, welche Frage denn? Ja, Sie haben zum einen in der Finanzmarktregulierung, die haben in der Verteilungsfrage sowie die Hartz-IV-Sanktionen, ja, Sie haben ebenso wollen Sie die Enquete-Kommission für ein BGE, also bitte. Ja, das sind ja jedes Mal Antworten, aber keine Fragen. Und ich stelle mir zum Beispiel die Frage, stehen die Grünen heute immer noch hinter der Agenda 2010? Und da hätte ich gerne die Antwort drauf. So, jetzt reicht's aber mit dem Zwiegespräch. Jo. Okay, Matthias, ich wäre jetzt auch gleich eingeschritten. Das würde ich sagen, verlagern wir nachher auf die offene Diskussionsrunde. Das ist was Schlaueres. Dann ist jetzt als nächstes der Paul dran. Ja, ich will es eigentlich ganz kurz machen. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier mal analysieren, wie sich andere Parteien verhalten und so weiter, wohin die sich bewegen und so. Und ich finde, die bewegen sich alle nach rechts. Ja, auch selbst die Grünen. Und da ist ja der Kretschmann ja mit seiner Aussage ja da nicht gerade, ich sag mal, alleine. Er sagt, ja, wir dürfen nicht mehr nach links. Links sind alle Felder besetzt. Wir müssen mehr in einer anderen Richtung tendieren. Aber in Wirklichkeit sind alle anderen Parteien auch in der eher rechten Richtung. Und ich finde schon, dieses Navigationssystem rechts, links, oben, unten und so weiter, das muss man immer verfolgen und uns dann auch da selber positionieren. Und ich finde gerade eben in der eher linken sozialen Richtung, da ist wesentlich mehr als in der rechten Richtung, wo selbst die Linken sich ja jetzt schon anbiedern, der SPD, der rechten SPD nachzulaufen, um zu sagen, okay, koalieren wir zusammen. Und ich finde dies falsch und ich denke da, dann gehe ich konform mit Stimmbürgers Meinung. Matthias? Ja, interessant ist eine Umfrage unter den gesamten Wählern und dann nochmal der jeweiligen Wähler und Sympathisanten mit den einzelnen Parteien. Die Frage lautet, wie hoch der Anteil der Zustimmung für eine rot-rot-grüne Koalition wäre. Der ist natürlich bei den Linken bei 82%. Übrigens, die Umfrage kommt vom Politbarometer, also nochmal eine gewisse Vorsicht einfach. Wir wissen ja, wie die ausgerichtet sind beim Staatsfernsehsender ZDF und da hängt ja viel auch an der Fragestellung. Dennoch hat es einigen Aufschluss. Bei den Grünen war es knapp 50%, ich glaube 47 oder 48, wie ich mich erinnere, die für eine rot-rot-grüne Koalition wären. Bei der SPD waren es keine 30. Das mal zumindest zu den Wählern der Grünen, die scheinbar hier eher bereit sind, diese Regierungsvariante zu machen, als die SPD-Wähler. Ich sehe, dass die Medien die Grünen massiv in die Mitte ziehen wollen. Sie wollen unbedingt Schwarz-Grün. Das ist die eigentliche Kampagne. Erst haben sie eine Steuerkampagne gegen die Grünen geschrieben, die Pädophilie-Vorwürfe genutzt und wir wissen, was mit den Grünen passiert ist. Die sind ungespitzt in den Boden gerammt worden in den letzten Monaten von allen Parteien. Und da sieht man mal, wie stark die Meinungsmacht einfach ist. Ich habe viel mehr Hoffnung, wenn ich die Grünen mir betrachte. Ich sehe das nicht so skeptisch wie Stimmbürger und Rudi und so weiter, dass die das mitgehen. Die sind auf ihre Kernklientel geschrumpft, 8 bis 9% und so weiter. Das war der Preis, den sie bezahlen mussten für ihre Ausrichtung, die sie gemacht haben. Da bin ich ganz bei Bene. Die war gut, die war noch gar nicht mutig genug, aber man hat gesehen, bei der Bundestagswahl diese Sachen, Steuererhöhungen und die ganzen anderen Dinge, die Bene genannt hat, zu bringen, ist in einer Bundestagswahl scheinbar Harakiri und die Leute wollen belogen werden und danach muss man es dann machen. Das ist die einzige schlüssige ja, Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann aus so etwas. Nein, ich plädiere, dass weder die Grünen noch die SPD in eine Regierung eintreten sollen, sondern dass wir die CDU mit einer Minderheitenregierung machen lassen sollen. Da bin ich ganz fest der Meinung, dass das die gesamte politische Kultur in Deutschland ändern können. Und viele führende Denker haben das schon längst aufgegriffen. Man muss diese beiden Parteien bestätigen, allein schon eine große Koalition, die hätte 84%. Die zwei Oppositionsparteien, die könnten noch nicht mal mehr einen Untersuchungsausschuss hier generieren. Das Grundgesetz sieht sowas überhaupt nicht vor. Demokratie wäre zu großen Teilen dann außer Funktion gesetzt. Und bei Schwarz-Grün, da sage ich einfach nur, was nicht zusammenpasst, das kann ich auch zusammen regieren im Augenblick. Und bei der desolaten Lage jetzt bei den Grünen, wo einige wirklich versuchen, jetzt das Schiff einfach um 180 Grad zu drehen und in die andere Richtung zu schieben, namentlich nochmal Palmer, Kretschmann, die Andrea, alle aus dem Baden-Württemberg und Kuhn, der Oberbürgermeister, noch hinten dran. Das ist ein Spezifikum der baden-württembergischen Grünen. Das ist nicht die gesamte grüne Partei, wie sie bundesweit auf mich wirkt. Jetzt finde ich alle die Machtfrage. Oder wer ist denn jetzt gerade dran? Ich würde gerne in der Wortliste weitermachen. Es ist erst Julian und dann du dran. Danke. Ja, ich hätte gern einfach mal ein paar Argumente, warum die Grünen so toll sind. Also für mich persönlich sind sie eindeutig indiskutabel. Sie sind einfach jetzt so eine etablierte Partei mit Macht. Und sie haben einfach damals unter Schröder schon die dicksten Kröten geschluckt, reihenweise. Und ich sehe nicht, dass sie sich da irgendwie eindeutig davon distanziert hätten oder so, dass sich da irgendwas geändert hätte. Bitte irgendwie Argumente von Bene, was so toll ist und warum das kein Scherz sein soll. Ich möchte jetzt da keine längere Liste aufzählen. Mir geht es einfach auch mal darum, euch mal klar zu machen, dass man nur was verändern kann, wenn man auch an die Macht geht, ja, indem man Kompromisse schließt mit den anderen Menschen und nicht nur immer sich in seinem eigenen Wohlfühlkokus ja, seine eigenen Positionen runterbetet und sich toll fühlt, nur weil man keine Kompromisse eingehen muss. Ja, das ist bei der Linkspartei ja genauso, ja. Und die Grünen, klar, sie haben die Agenda 2010 mitgetragen, sie hatten die Auslandseinsätze. Aber zum Ersten, die Agenda 2010-Geschichte, ja, das war auch innerhalb der VWL, war da so der Zeitgeist. Ja, und B, konnten sie dadurch, allein dass sie an die Macht gegangen sind, konnten sie ihre Anti-AKW-Politik durchbringen. Ja. Und allein das ist ja schon mal ein Riesenerfolg, der den Grünen zu verdanken ist. Und wenn man jetzt als, also ihr müsst euch doch mal das politische Spektrum in Deutschland ansehen. Die linken Parteien, die sind immer auf polarisierenden Kurs aus und versuchen nur, dass sie irgendein Alleinstellungsmerkmal finden. Ja, wir Piraten, das ist jetzt so. Wenn man es objektiv betrachtet, ist es lächerlich nur noch. Und ja, man muss da einfach mehr schauen, wie man mal an die Macht kommt, damit man auch was verändern kann und nicht nur in seine eigenen Soße schwimmt. Der Abschluss nochmal von mir. Ich würde mir sehr wohl eine Minderheitsregierung von CDU und CSU wünschen. Das wäre wirklich eine parlamentarische Errungenschaft. Das hat man der letzten 60 Jahre noch nie, dass um Mehrheiten von der Regierung gekämpft werden muss im Parlament. Das wäre wirklich toll, aber die Grünen, die tun ihr grünes Freizeitfahrrad gerne eintauschen gegen Dienstfahrzeuge, so wie das jetzt die SPD wahrscheinlich macht. Und wenn wir andere Parteien sehen, der Wahl-O-Mat, hatte wesentliche Fragen nicht drin zu unserer Position, deshalb waren wir so nahe an den Grünen dran. Der Punkt würde ich eher so sehen, also das Schubladensystem von Paul, links, rechts und so weiter, das mag ich gar nicht, weil es verkehrt ist und aus dem 19. Jahrhundert ist. Aber wenn, dann sind wir doch irgendwo eine Mischung, irgendwo drin zwischen der FDP, der Linken und vielleicht noch was von der AfD, weil die eine andere Wirtschaftskompetenz haben. Und dann sind wir vor allem zukunftsgerichtet, was alle, wo ich jetzt genannt habe, Parteien nicht sind. Also wirklich, wir müssen zuerst fusionieren, dass wir überhaupt die Partei irgendwann mal über 5% bekommen, aber bei der Medienmacht und mit unserem Programm, was wir uns vorstellen, lassen die Medien uns nie und nimmer kommen. Ich muss es mal ganz kurz reingrätschen, obwohl ich nicht in der Mailingliste bin. Keiner verlangt hier, dass wir ernsthaft eine Fusion mit den Grünen betreiben. Das ist ein reiner Denkanstoß von Bene, den wir auch schon mal privat vorgesprochen haben und so weiter. Und Piratus, du wirst wieder einmal genau zeigen, dass da immer solche Dinge kommen, wie jetzt wieder im Chat und so weiter. Gell? Du willst wieder irgendwie hier einige in eine Ecke stellen, was die gar nicht wollen. Tobias, du weißt, dass, also Piratus, du weißt, dass dir das alles scheißegal ist und deshalb hast du auf die Diskussion auch keinen Bock. Dir ist die Partei, dass sie auch irgendwie an die Macht kommt, ist es dir ja auch egal. Du möchtest hier ein für nur Erkenntnisse sammeln. Wie viele Plakate habe ich geklebt? Wie viele Stände habe ich gemacht? Sag mal. Okay, aber das war halt noch vor einem halben Jahr. Ich halte diese Diskussion, ehrlich gesagt. Das war vor 4 Tagen, vor 4 Wochen war das. Also seit 4 Wochen mache ich das. Also unterstell mir bitte sowas nicht. Und ganz ehrlich, ich finde die Diskussion hier wirklich völlig unnötig. Wir sind hier die AG Geldordnung. Stell die Frage im Dicken Engel oder in der ständigen Mitgliederversammlung oder wo auch immer. Ja, aber die Idee, dass unsere Partei sich auflöst, damit wir uns den Grünen anschließen, halte ich für, also, völlig Blödsinn. Total überspitzt. Du kannst ja so lange Pause machen, doch zu Piratus, richtigen, wenn du das nicht. Lass mich doch mal ausreden, Matthias. Ja, aber ich kann's nicht. Ich kann's nicht zuhören. Dann lass es. Also, Matthias, ich finde, dass man auch mal zulassen. Lass ihn mal ausreden. Genau, Paul, du bist dran. Ja, also nochmal zurück zu den Grünen. Ich war ja Landesdelegierter, mal beim Grünen. Ich finde schon, dass gerade in den letzten Jahren der grüne Kern, ich sag mal, ausgehöhlt wird oder entkorkt wird. Ja, und ich denke, dieser Prozess, der läuft weiter voran. Auch Kretschmann mit seinen Worten oder gerade die beiden württembergischen Lobbyisten, die da werkeln und so weiter. Und der wird zurückgeführt. Und selbstverständlich als Partei, in der Parteienlandschaft, ich glaube, wir sind ja Nummer 6 in der Parteienlandschaft, müssen wir uns Gedanken machen über andere Parteien und deren Mitglieder. Ja, und wenn wir eben halt da die Basis auf unsere Seite ziehen, in unserem Sinne, wenn die das mittragen, warum nicht? Auch da und gerade auch hier in der AG Geldordnung müssen wir auch über solche ideologischen Dinge nachdenken, sonst haben wir irgendwie das immer verfehlt, weil ja alles mit allem zusammenhängt. Und wir können nicht einfach losgelöst sagen, auch die Geldordnung oder Geldwesen, das finde ich gut, ein sehr guter Begriff, der auch weitergeht als jetzt Geldsystem, ja, wo man sagt, was hängt denn mit dem Wesen Geld zusammen? Da hängt vieles und alles mit zusammen. Und dann muss man natürlich auch über andere Parteien nachdenken, Mitglieder, Nichtwähler und so weiter, wie man die ansprechen kann und eben auf unserer Seite vielleicht auch überzeugen könnte. Also da gehe ich konform mit Matthias. Julian? Jo, ich möchte nochmal auf die Argumente eingehen, die ich hier haben wollte und ja, ich habe sie irgendwie dann doch nicht bekommen. Aus meiner Sicht, ich halte das Ganze, diese Sichtweise von Benedikt für blauäugig. Es geht eben darum, ja, es gibt eben dann schöne Programmpunkte bei den Grünen wie bei allen Parteien, nur wichtig ist, was in der Praxis passiert, und wenn da jetzt da praktisch von der Regierungszeit der, wie also Atomausstieg gesagt wird, wie das auch verkauft wurde, da komme ich eben aus einer Partei, die immer gesagt hat, ja, schaut euch doch an, was haben sie wirklich gemacht? Sie haben garantiert, dass eben nochmal so viel Atommüll produziert werden durfte, garantiert, wie bis dahin produziert wurde in Deutschland. Und das war dann der Ausstieg. Also nur mal das Beispiel. Tja. Matthias, ich würde gleich an dich übergeben, bloß ist es also, weil eine Sache angesprochen wurde bei den Grünen, ein positiver Aspekt, den wir auch beachtet haben, den wir meines Erachtens nach noch besser formuliert haben in unserer Forderung der Finanzmarktregulierung, die leider nicht angenommen wurde, ist das Boring Banking, was sie gemacht haben. Also es gibt tatsächlich dort gute Ansätze, die sind vorhanden, das muss man sehen, aber ich halte es auch für zu wenig, um da wirklich sinnvoll was dran zu machen. Entschuldige, Matthias? Ja, danke. Du hast ja schon ein Stichwort geliefert, Boring Banking. Also ich muss hier nochmal Bene und auch mich in Schutz nehmen. Wir sind gerade die beiden in dieser Gruppe, die am meisten Fühler zu den Linken und zu den Grünen halten. Das sind genau die zwei Nachbarparteien, ich habe die Verortung der Piraten ja vorher schon mal genannt, wo wir im Augenblick stehen. Und Bene hat Kontakt mit dem Axel Trost und mit anderen, ich auch mit Nachdenkseiten, Jens Berger, die auch eine Nähe zur linken Partei haben. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Grünen im Visier haben. Auf der anderen Seite sind die Grünen. Ich war, wie gesagt, bei beiden Finanzkongressen von denen, konnte alle Spitzenpolitiker kennenlernen, konnte auch über mit Ulrike Herrmann über die Hintergründe, wie viel Know-how dort überhaupt im Bereich Finanzen und Geldwesen vorhanden ist. Das ist auch relativ beschränkt. Wahrscheinlich wäre die Geldordnung, ein riesiger Multiplikatorenfaktor dort. Aber noch einmal, keiner will wirklich ernsthaft hier weder eine Fusion mit den Linken noch eine Fusion mit den Grünen. Das ist eine reine Verortungsdiskussion, die nach einer Bundestagswahl gestattet sein darf. Und zu Piratus noch einmal, der, wenn ich in den Bumble komme, die Woche, 6 Tage in der ständigen Vollversammlung im dicken Engel sitzt und da fleißig mitdiskutiert mit einem wüsten Haufen, muss ich es wirklich manchmal nennen. Ich habe da kaum noch Lust dazu zu kommen, weil da geht's ja kreuz und quer und hoppla die hopp und oh Gott, keine Struktur richtig zu erkennen in den meisten Diskussionen. Und wer hier mal die Gelegenheit hat, mal strukturiert und mit der Moderation das machen zu können, da bin ich schon heilfroh. Weil in die anderen Diskussionen, wo keine Moderation ist, kann man ja wirklich kaum noch gehen. Und als letzter Tipp, guckt euch mal die Fraktionssitzung in NRW an, die letzte gestreamte, 4 Stunden, dann wisst ihr, wo unsere Partei im Augenblick krankt. Danke. Ja, dann sehe ich als nächsten Schulim auf der Liste. Und generell möchte ich mal kurz fragen, bevor du was sagst, Schulim, wollen wir den offiziellen Teil an dieser Stelle beenden oder gibt es noch was Wichtiges, was in den offiziellen Teil rein soll? Da würde ich ganz gern nur ganz kurz das noch mit der, sollten wir unsere Politik unterhaltsamer vermitteln? Das steht nur als offener Punkt da. Das würde ich ganz kurz noch ausführen, aber dann können wir die Sitzung gerne beenden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das. Dann kommt Schulims Kommentar, wenn ich den kurz hinten anstellen darf. Und dann beenden wir die Aufnahme. Ja, bitte. Ja, also die letzten Tage war ja das Aus für die vorläufige Aus für die Anstalt mit Prior und mit Pelzig. Wie immer hat Berthold wunderbare Arbeit geleistet und jetzt nochmal die Frage, Berthold, wann war denn diese verdammte Sitzung, Sendung? Gestern oder war die heute? Die war gestern um 22 Uhr und Pispers Schramm und der Uthoff, das waren die 3 Knaller in der Sendung. Genau, ich habe nämlich heute Mittag auf der Mailingliste dann einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich dann gesagt, heute Abend wäre dieses Highlight. Entschuldige mich dafür. Ich habe es dann so langsam kapiert, als du mir die YouTubes rübergeschoben hast. Habe sie mir auch schon angeguckt, kann ich auch jedem anderen empfehlen. Das war natürlich nochmal ein absoluter Highlight. Die 3 genannten, also habe ich auf der Mailingliste ja schon geschrieben. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und Berthold ist ja in diesem Gebiet tätig und Bertholds Arbeit, die schätze ich letzte Zeit ja immer mehr. Wir arbeiten ganz eng zusammen, kann man mal hier sagen. Sollten wir unsere Politik und die Erkenntnisse, die wir haben, unterhaltsamer vermitteln nach außen, in die Partei und nach außen in die Öffentlichkeit? Das scheint mir auch ein Gedanke zu sein, den man mal zumindest reflektieren sollte und auf einer der nächsten Sitzungen besprechen sollte. Jetzt werden wir sicherlich nicht alle, die unterhaltsame Fähigkeit besitzen, hier als Top-Kabarettisten in der politischen Diskussionsraum irgendwie auftreten zu können. Das wäre zu viel verlangt. Aber ich doch nochmal jetzt den Gedanken so irgendwie in den letzten Stunden geritten, doch nochmal mit dem Harnisch, mit dem Hildebrand und ihrem Ding, wo ich ja schon in Kontakt habe, das nochmal zu intensivieren. Sogar nochmal den Versuch unternehmen wir den Georg Schramm, der ja sowohl bei Pelzig in der Sendung in der Woche zuvor als auch jetzt in der Abschiedsvorstellung in der Anstalt aufgetreten ist, nochmal zu bekommen, Pelzig selbst, Pispers. Ich denke, Stimmbürger, das sollten wir angehen, ob wir da nicht auch eine Schnittmenge ausfindig machen könnten zwischen der AG Geldordnung und Finanzpolitik und solchen Größen in der Arena, um noch eine stärkere Multiplikatorenwirkung zu haben. Also nicht nur mit Journalisten, Experten, sondern auch diese Leute, die ja unheimlich stark in unserem Bereich da tätig sind, also ob wir da nicht auch noch was Kreatives schaffen können. Also da du mich jetzt gerade angesprochen hast, drücke ich mich gerade vor. Für den Blog ist es auf alle Fälle wichtig, also auf meiner Seite sind jede Menge Videos drauf, die einfach die Klickzahlen erhöhen und uns so auch interessanter machen würden. Und NTV-Journalist Frank Meyer, der macht das auf seinem Blog, macht er das auch. Der nimmt immer irgendwelche Sendungen zwischen rein, so dass er seine Metallwoche und so weiter, was er fährt, besser vermarkten kann. Und was er jetzt noch nicht macht auf Facebook, und das macht der Cosmic sehr gut, und wenn man da 3-4 Dinge hat von Twitter, Blog, Facebook und so weiter, und nächste Woche die Mumble Session mit der Ulrike Herrmann, dann kriegt man eine ganz andere Schlagzahl, und wenn man so guckt, wie viel jetzt in der Geldordnung immer da sind an Leuten, fällt das auch innerparteilich auf, und fürs Wirtschaftsprogramm und für die INI und so weiter ist das alles ganz wichtig, dass wir immer geradeaus laufen und nicht in diesen Schützengräben drin sind, wie die komplette Partei, die sich momentan, ja, wie soll ich sagen, bald vierteilt. Ja, aber unbedingt kann man sich also von den Videos oder sonst, was es so gibt, unbedingt reinnehmen. Und wenn man dann auch mal wieder ein altes, wie das Vollgeld, mal wieder neu draufsetzt, weil es ist einfach schon ein Jahr her. Ja, ich habe sogar noch mehr gemeint. Doch nochmal den direkten Kontakt, die mal zu uns zu holen und so weiter. Und falls sie dann bei irgendwelchen Vorstellungen sagen, die Piraten, die sind ja so wahnsinnig und haben vor, politischen Harakiri zu machen, indem sie diese Themen versuchen, der Bevölkerung irgendwie nahezubringen. Oh Gott weiß, wie sie es halt machen. Ich bin kein Kabarettist und so weiter. Aber ich stelle mir da vor, da würde eine ganze Menge gehen. Also wenn wir die mal hier hätten, die einzelnen Leute. Auch übrigens auch den Wolfgang Herles aus der anderen Ecke. Also ein eher Liberaler, kein FDP-Liberaler, aber ein Liberaler. Der von Kohl ja damals geschasst worden ist, der Bonn direkt damals gemacht hat, oder war es schon Berlin direkt, weiß es nicht. Der hat ja beim Pelzig in der Sendung auch gesagt, warum er jetzt in der Kulturabteilung des ZDF ist. Weil er einfach für die Politiker ein Unsicherheitsherd war, wo die Politiker nie wussten, ob sie vorgeführt werden mit ganz kritischen Fragen und so weiter. Das mochten die nicht. Das mochten die damals schon nicht. Und heute wissen wir ja, wenn wir da sitzen haben, dann Schausten und vorher den Frei und so weiter und so fort. Also Wolfgang Herles ist auch ein ganz interessanter Gesprächspartner mal. Also alle, wo du herkriegst, so wie ich dir gesagt habe, wenn alle, also wenn in der Woche zweimal solche Mumble-Sessions sind, dann ist die Schlagzahl richtig hoch, und egal wer es ist, sozusagen, wo irgendwie zum Thema passt und eine Aufmerksamkeit hat und was Vernünftiges von sich gibt, passt es. Stell dir mal vor, das Schramm wird ins Mumble kommen. Ich glaube, das Mumble hält es nicht aus. Aber jetzt ist Schulim dran. Genau. Du musst noch Push-to-Talk. Nein, Schulim, man hört dich noch nicht. Du musst dich noch aktivieren. Also wir sehen, dass du ungemutet bist, aber deine Lippen werden nicht rot, wenn du was sagst. Du musst irgendwie noch Push-to-Talk aktiviert haben oder sowas. Man hört dich immer noch nicht, Schulim. Kann ich versuchen, ganz rasch? Ja, dann mach du da, weil, Schulim, sobald du das machst, sprich einfach rein und dann darfst du die Wortmeldung übernehmen. Paul. Ja, also ich höre leider ein bisschen parallel Fußball, ist jetzt, kann ich mich nicht so ganz konzentrieren, aber trotzdem, ja, also was Stimmburger gesagt hat, und auch noch Matthias, da möchte ich mal wieder zustimmen. Ich habe ja auch diesen Vorschlag schon gemacht, dass wir auch vielleicht versuchen, so eine Eventpartei auch ein bisschen zu werden, gerade Künstler anzusprechen, Schauspieler und so weiter, finde ich sehr, sehr wichtig. Da ist auch gleich nochmal meine Frage an Cosmic. Ich habe ihm ja auch da den Tipp gegeben, Generationenmanifest, wo ja auch viele aus dem Kunstbereich, Darsteller, Kabarettisten auch so drin sind, die das ja auch unterstützt haben und so weiter, die an uns zu binden, wäre sehr, sehr klug. Auch Brüderle hat ja gesagt von der FDP, uns, der FDP, sind ja die Künstler, Darsteller und Kulturellen abhanden gekommen. Genau da würde ich auch sagen, hätten wir eine Chance, viele Leute an uns zu binden. Ne? Auch gerade Generationenmanifest und zwar, da ist ja eine klare Richtung. Also das sehe ich als nicht falsch an. Aber wo ich dann auch mal ein bisschen baggern würde, ist eben einer, ein Spitzenkandidat von den Linken auf unsere, nicht auf unsere Seite, das ist jetzt von falsch formuliert, formuliert, aber einzuladen, Podiumsdiskussionen und so weiter, und zwar hier in der AG. Ne? Das war eine oder ein Nennen davon bekommen würden, der da mal Rede und Antwort stellen würde und das dann eben auch im Vorfeld dann zu publizieren. Aber richtig ist, eben die Kulturschaffenden, da müssen wir ganz gezielt drauf zugehen. Und Kabarettisten, klarer Fall. Ich hoffe, das kam jetzt einigermaßen rüber. Ja, ja, man hat dich, das passt schon. Schulim scheint nicht, das scheint nicht zu funktionieren. Insofern, kannst du es entweder noch mal schreiben oder über die Mailingliste rüberjagen. Ansonsten, gut, dann meine Frage, gibt es noch was Wichtiges für den offiziellen Teil jetzt nach dieser Diskussion oder können wir den offiziellen Teil beenden? Gut, dann würde ich sagen, wir beschließen die heutige den offiziellen Teil der Sitzung um 22.26 Uhr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt gehen wir noch in den Diskussionsteil im Nachgang über. Du kannst Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.